Du kannst einfach merkst es, sowas wie Theorie ist eine Waffe, gibt dir Möglichkeiten in die Hand, ja, ein, zwei Bücher und Argumentationsfiguren, die an den wirklichen Verhältnissen ansetzen, die sie wirklich richtig auf den Begriff bringen, damit kannst du auch praktisch was machen, soweit, ja. Das ist also so ein Impuls gewesen, den der Bachmann der Humann zum Beispiel gegeben hat. Aber heute sehe ich eben, dass das voll auf allen lief in diese ganze Verschiebungsgeschichte, die USA, das ist faschistischer Genozid, was die da in Vietnam machen. Er kann mit keinerlei Beleg, kann auch Brückner hier zeigen, dass das Genozidcharakter hatte. Es war ein ganz normaler imperialistischer, kapitalistischer Krieg, hochtechnologisch und ein Experimentierfeld für neue Waffentechnologien und all das stimmt ja alles. Ja, grauenhafte ökologische Schäden und Vernichtungsgeschichten, aber das war nicht von daher schon Genozid. Also Kurzschlüssigkeiten, die da überhaupt nicht mehr, die einfach so mitgeschleppt werden. Tigerkäfig, ja, Tigerkäfige, das wurde dann wieder rückgeschlossen auf die deutschen Verhältnisse. Die Tigerkäfige, also eine Art Folterkäfig für Gefangene, sogenannte Vietcong, also vietnamesische nationale Befreiungskämpfer, die als vietnamesische Kommunisten gelabelt wurden, mit dem Schimpfnamen Vietcong, die sie selbst nicht für sich bezeichnet haben, übernommen haben. Die wurden in so Tigerkäfige vielfach gesperrt, so Folterinstrument. Das wurde dann wieder von bestimmten Gefangenen der Guerilla einfach übernommen. Da heißt es zum Beispiel 1974 dann in einem offenen Brief von Gefangenen der Justizvollzugsanstalt Berlin-Tegel, Haus 3, wir als ehemalige oder noch auf der Isolierstation oder in den Tigerkäfigen Isolierten haben am eigenen Leib gespürt, was es bedeutet, isoliert zu sein und so. Also diese Rückverschiebungen, ja, Nazis, Völkermörder, USA, ja, und dann wir sind die Opfer dieser Völkermörder. Wir sind die den Imperialismus bekämpfen als die Opfer der heutigen Nazis. So. Also das wird von Brückner zum Teil auch mitgeschleppt und hier nicht aufgelöst in dem Buch. Dabei muss ich aber nur abschließend darauf verweisen, dass er in diesen Büchern ein Buch, was er kurz danach geschrieben hat, was eigentlich, glaube ich, das bekannteste und auch das am meisten rezipierte, wenn ich mich jetzt nicht irre, so habe ich es mitbekommen, 1979, bei der völlig schon zerfallenden Linken jener Zeit, war, nämlich Versuch, uns und anderen die Bundesrepublik zu erklären, ein ganz anderes Niveau hat, erst recht dann diese Psychologie und Geschichte. Und da stellt er sich diesen ganzen Syndromen, die er hier vielleicht etwas schludrig oder etwas, wo auch sein unausgegorenes Selbst damit zu Buch schlägt, buchstäblich, dem stellt er sich auf einem wirklich wissenschaftlich viel avancierteren Niveau auf. Das muss man dazu sagen. Das haben wir diesen heute Abend nicht geschafft. Ich würde gerne auch was fragen. Ja. So, inwiefern so verschiebungstechnisch, so selbst von mir. Wir haben jetzt vor kurzem so in Darmstadt einen Text gemacht, so zu den ganzen neuen Reflexionsmöglichkeiten, die durch technische Möglichkeiten jetzt gegeben sind, so als Kameraüberwachung, indischer Fingerabdruck, Wasserfahndung, Steuerfahndung. Naja, da sagen wir jetzt zum Beispiel auch, irgendwie mal so recht spitzfindig oder so, kann man sich auch so überschreiben, dass der genetische Fingerabdruck Möglichkeiten ermöglicht, von welches bisher jedes autoritäre Regime hätte träumen können. So auf der einen Seite. Und dann wird das Ganze nochmal konkret irgendwie in der Darstellersituation, was es da alles gibt. Und so das Ganze endet dann quasi mit der Analyse, wieso trotz der bürgerlichen Freiheitsversprechung eigentlich der bürgerliche Staat immer wirklich sein muss, da er die Begriffe halt A absurd führt und B halt eine rationale Ordnung nicht versucht aufrechtzuerhalten. Ist da jetzt auch irgendwie sowas zu sehen, irgendwie von wegen, dass man das Ganze in einem Verschiebungskontext sehen könnte, als dass da so Bezugnahmen gemacht werden oder Möglichkeiten aufgebracht werden oder kann das auch als so ein positives als Aufdeckung quasi der staatlich-monetären Autorität und möglicherweise Mechanismen gesehen werden, also so positive.